Kundgabe 3371. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.12.1944. Beenden des Kampfes. Räumliche Trennung. Was immer für euch von Nutzen ist, das werdet ihr erfahren, so ihr euch von mir selbst belehren lasset und also meiner Stimme achtet, die leise vernehmlich in euch ertönt. Ihr habt eine überaus irrige Auffassung von dem weiteren Verlauf des Weltgeschehens. So ihr eine der streitenden Mächte als Sieger aus dem Ringen hervorgehen glaubt. Denn mein Wille hat es anders bestimmt, weil nicht das leibliche Wohlergehen, sondern das Heil der Seelen gefördert werden soll und dies eine völlige Umwandlung ihres Lebens bedingt, die aber nur dann erfolgen kann, so alle irdischen Pläne hinfällig sind und die Menschheit einem außergewöhnlichen Ereignis gegenübersteht, das ihr Denken erschüttert. Ein normaler Ausgang des Völkerringens würde eine Umänderung des gewohnten Lebens nicht zur Folge haben. Zudem ist keine der streitenden Mächte schuldlos. Und also steht auch keiner Macht der Sieg rechtmäßig zu. Und daher durchkreuze ich die Pläne der Menschen, ganz gleich, welchen Ausgang sie annehmen. Ich mache alle ihre Erwartungen hinfällig. Und ich bringe eine Lösung, die niemand erwartet und auch niemandem erwünscht ist. Denn ich beende den Kampf in einer Weise, dass er nicht mehr weitergeführt werden kann, selbst wenn die Menschen dazu willens wären. Denn ich trenne die Kämpfenden räumlich voneinander. Ich lasse natürliche Hindernisse entstehen, die nicht so leicht überwunden werden können. Und ich nehme also den Menschen jede Möglichkeit, weiterhin kämpfend gegeneinander vorzugehen. Und also wird das Ringen der Völker gegeneinander abgebrochen. Es wird keine Entscheidung sein, es wird kein Besiegen einer Macht sein, sondern die Menschheit wird einsehen, dass ihre Macht zu Ende ist und dass die göttliche Macht anerkannt werden muss, die allzu deutlich erkennbar ist an diesem Ausgang. Ich werde das Ende herbeiführen und doch dadurch die Schuldigen empfindlich strafen, denn sie sehen sich getäuscht in ihrer Siegesgewissheit. Sie sehen sich geschwächt und ohne Erfolg und einem großen Elend und großer Armut gegenüber. Und dieses Ende habe ich kundgetan schon lange Zeit zuvor, auf dass ihr die Wahrheit meines Wortes dadurch bewiesen habt, die ihr noch zweifelt. Ich setze ein Ende, wenn der Höhepunkt der Grausamkeit erreicht ist, von Seiten der Menschen, auf dass daran die Welt erkennet, dass ein Gott im Himmel ist, der die Sünde strafet, die so offensichtlich zutage tritt. Auf dass sie erkennet, dass nicht die Menschen den Ausgang bestimmen, sondern ich selbst. Und dies anders, als es die Menschen erwarten. Und die Stunde ist nicht mehr fern. Und darum gebe ich mich denen kund, die an meinen Eingriff glauben und um mein Vorhaben wissen, die ich beauftrage, die Menschen darauf hinzuweisen und die ich als Propheten unter die Menschheit sende. Denn diese soll zuvor gewarnt werden, weil ich niemals ein solches Geschehen über die Menschen kommen lasse, ohne ihnen Kenntnis zu geben, auf dass sie ihr Seelenheil ernstlich bedenken und sich vorbereiten. Denn keiner weiß, wer davon betroffen wird. Es wird mein Eingriff unzählige Opfer fordern überall dort, wo er stattfinden wird. Amen.